du mit mir gehen, willst du? Yeah. Willst du mit mir gehen, willst du? Willst du mit mir gehen? Mm-hmm. Willst du mit mir gehen, willst du? Willst du mit mir gehen, willst du? Yeah. Willst du mit mir gehen, willst du? Willst du mit mir gehen? Mm-hmm. Dich fragen, was ich dich nicht fragen kann.